Português do Brasil. Viajando para a Amazônia. Die neuen Wörter dieser brasilianischen Seite sind überwiegend auch in Portugal gebräuchlich. Ich sage Ihnen deshalb wieder an, welche Wörter nur in Brasilien verwendet werden. Interviewer. O entrevistador. Ich wurde eingeladen, in der femininen Form. Fui convidada. Organisieren. Organizar. Jedes Jahr, nur brasilianisch. Todo ano. Ausstellung. A exposição. Illustration. A ilustração. Bild, Gemälde. O quadro. Reise. A viagem. Sofort. Imediatamente. Amazonien. A Amazônia. Wald. A mata. Leidenschaft. A paixão. Seite. O lado. Süß. Doce. Beeinflussen. Influenciar. Malerei. A pintura. Malen. Pintar. Aquarell. A aquarela. Urwald, Regenwald. A floresta. Ölgemälde. O quadro a óleo. Mischung. A mistura. Einfluss. A influência. Eingeboren, indianisch. Indígena. Afro-Brasilianer, afro-brasilianisch. Afro-brasileiro. Bulgare, bulgarisch. Búlgaro. Schotte, schottisch. Escocês. Bromélie. A bromélia. Anfangen zu. Começar a.